Minso, Mitglied des zentralen Exekutivkomitees der Solidaritäts- und Entwicklungspartei der Union von Myanmar, und Yu Lei, Generaldirektor der GmbH für Wissenschaft und Technik, Tsingtai in Dandong, China, widmeten dem Genossen Kim Jong-un Geschenke, die am 20. Mai den Mitarbeitern der Vertretung der TEVJK in diesen Ländern übergeben wurden.